Lampe. Moralisch bedeutet sie die Liebe, die zu Adoniram in unserem Herzen brennt. Historisch bedeutet sie die Lampe des Heiligen Grabes, welche Molai mit aus dem Orient gebracht hat. Es unterliegt keinem Zweifel, dass der Orden eigene praktische Wege verspricht, wie und wodurch wir die Kraft des Wortes in uns lebendig machen und dass unsere Vorfahren glaubten, dadurch zu einer bestimmten Herrschaft der Natur zu kommen. Das Unverhüllte und Einfache über diesen letzteren Punkt scheint aber den höchsten Graden vorbehalten, wenn uns nämlich die Schweden die Akten vollständig gegeben haben, worüber viele zweifeln. Leuchte. Der Kandidat erhält im vierten Grade eine Leuchte, um bei ihrem schwachen Schein den Weg in der Dunkelheit und den Ausgang aus den dunklen Wohnungen finden zu können und die Akazie zu gewinnen. Leuchter. Der siebenarmige Leuchter ist ein uraltes Symbol aus dem salomonischen Tempel, dessen Gestalt wir heute noch auf dem Titusbogen in Rom bei einem Triumphbogen über die Juden vortragen sehen. Derselbe erscheint vom fünften Grade ab, ist aber durch synonyme Symbole von Anfang zu vertreten, in den sieben Stufen im zweiten Grade, den sieben Flammen im vierten Grade, den Lichtern auf dem Altare von Anfang an, wozu auch noch die später erscheinenden sieben Spitzen der Krone gehören. Lichter. Die neunte ist die Zahl der neuen Stifter sowohl des Tempelordens als der Wiedervereinigung nach Molais Tod. Insbesondere aber ist die neun die Zahl der von Gottes Geist erleuchteten Adonirams und Molais und die Sonne Gottes Christi selbst, dessen eigentliche Zahl 9 mal 9 gleich 81 ist. Deshalb stehen die neun Lichter aber nur da, wo das eigentliche Mysterium gefeiert wird, immer verbunden mit den größten historischen Erinnerungen im Johannesmeistergrade und dem Sarg Adonirams im Templergrad um den Sarg Bemolais. Deshalb sollen auch nur 9 mal 9 oder 81 Mitglieder des Kapitels sein, deshalb brennen im Kapitel 81 Lichter und stehen 81 Lichter um Molais Sarg am 11. März. Die drei Lichter auf dem Johannesaltar im Kapitel bedeuten die drei Grade, welche die Johannesloge austeilt. Die neun Lichter im siebenten Grade, die um Molais Sarg brennen, wie sie auch im dritten Grade Adonirams Sarg umgeben, bedeuten die neun Ritter, welche den Templerorden stifteten, aber auch die neun Templer, welche nach Molais Tode die Ordenskenntnisse retteten und deren Andenken uns heilig ist. Die neun Lichter auf dem Altar dienen zur Erinnerung an die neun Väter, welche den Leichnam Adonirams aufsuchten und zur Aufrichtung des Ordens und Tempels behilflich waren. Loge. Erstens, der Name Loge, altkölnisch Latoche oder Zelt, wird zum Andenken gegeben an die verschiedenen Zeltlager, welche die Israeliten während ihres 40-jährigen Zuges aus Ägypten, aus der Sklaverei ins gelobte Land der Freiheit in der Wüste aufschlugen. Unsere Akten lassen sich aber auf keine Spracherklärung des Namens ein. Die Loge ist in kubischer Form, das heißt vollkommen, mit einer großen Mauer von Jaspis umgeben. Viertens, die Gestalt der Loge ist viereckig und gleichseitig, dass deren Länge gleich ihrer Breite und deren Höhe gleich ihrer Tiefe ist. Damit will man ausdrücken, dass die Ka-Kunst den ganzen Weltkreis umfasst. Die Loge ist ein unendlicher Kubus mit dem Mittelpunkt Erde. Die Loge ist viereckig und gleichseitig, weil unsere Väter durch ein gleichseitiges Viereck, das als Körper dargestellt der Kubus ist, alle vollkommene Körper symbolisiert haben und weil das Wort Loge im Allgemeinen den Weltkreis bedeutet. Sie hat eine himmelblaue Decke mit Sternen, worunter die planetorische Welt verstanden ist. Lohn. Die Lehrlinge empfangen ihren Lohn am linken Pfeiler von Salomons Tempel und sind mit ihrem Lohn zufrieden. Die Gesellen empfangen ihren Lohn bei der Säule B. Die Andreas Auserwählten werden durch Berührung der Krone belohnt. Die Lehrlinge werden am westlichen Pfeiler bezahlt. Das heißt, das Wort Jakin deutet den Eintritt des Menschen in die Welt an. Losung. Die Losung dient überhaupt dem Eintritt in die Loge zu erhalten. Erster Grad, Tubal-Kain heißt zum Gedächtnis des Tubal-Kain. Vergleiche 1. Mose, Kapitel 4, Ziffer 22. Die Zilla aber gebar auch den Tubal-Kain, den Meister in allerlei Erz- und Eisenwerk. Später galt Tubal-Kain als Erfinder der Schmiedekunst. Im zweiten Grade Giblin, weil die Giblin die erfahrensten im Steinhauen waren und gebraucht wurden, die Steine zum Bau des Tempels zu behauen. Die Giblin werden in Andersons Konstitutionen die Steinhauer und Bildner am Salomonischen Tempel genannt. Im dritten Grade Schibboleth ist zum Andenken an die Gileaditen, welche sich von den Ephraimiten durch die rechte Aussprache dieses Wortes unterschieden. Es ist ein hebräisches, ein syrokaldäisches Wort und bedeutet einen Fluss oder Strom. Im vierten Grade, der Glockenschall ist die Losung der auserwählten Brüder durch 4x3 Klingeln, aber nur in der Loge selbst. Im fünften Grade, Gabaon. Gabaon bedeutet eine Höhe oder einen Flügel. Es wurde als Losung angenommen, weil Gott sich zweimal dem Salomo zeigte. Im sechsten Grade, Sion, ist zugleich Losung und Feldgeschrei, wird ins rechte Ohr gegeben. Im siebten Grade, Kabbalista, ist die Losung überhaupt, in unseren Ordensbezirken aber ist es JDS, in Domino, nicht Deo, Spes. Kabbalista heißt Deutung, Auslegung, Verdolmetschen der geheimen Sprache und Wahrsagungen. Im achten Grade, Venite Visum, komme und siehe, dies wird auch durch die zwei V des Andreaskreuzes ausgedrückt. Der Wahlspruch ist Baptista, dies und nicht Baphometus bedeutet auch das B auf dem Kreuz der Tempelmeister. Im neunten Grade, ERJS, bedeutet unsere Hoffnung und unser Vertrauen auf die Verkündigung des Propheten Joel. Loveton. Lufton, Loton, Lovatin ist der Name des Sohnes des Maurers, welcher in der Baukunst hinaufziehen, am Kran emporziehen bedeutet. Das Wort Loveton heißt Englisch Louis, Vergleich Leonard Posner, Internationales Freimaurerlexikon 1932, Seite 969. Das Wort Louis wird in England folgendermaßen erklärt. Louis bedeutet Kraft und wird hier dargestellt durch eine Eisenklammer, die in Verbindung mit einem Hebezug oder Rollzug dem Werkmaurer die Hebung schwerer Steine ohne große Anstrengung gestattet. Louis heißt auch der Sohn eines Maurers. Mantel. Der Mantel des Großmeisters soll himmelblau sein und mit feuerfarbener Seide gefüttert und mit einem Hermelinkragen versehen sein. Die Form ist ein länglicher Halbzirkel, sodass er, wenn er getragen wird, hinten auf der Erde schleppt. Auf dem Rücken soll in einer strahlenden Sonne ein offenes silbernes Sechseck mit der Spitze nach oben zu sehen sein, dessen Winkel einander durchbrechen. Metalle. Sie werden abgenommen, weil der Tempel Salomos von ganz fertigen Steinen, so wie sie zugebracht wurden, aufgebaut wurde, sodass man weder einen Hammer, noch weder eine Axt, noch irgendein anderes Eiseninstrument hörte. Historisch geschieht dieses Ablegen des Metalls zur Erinnerung, dass kein Tempelbruder Geld und Gut oder Eigentum besitzen durfte.